Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit mein Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in mein Abenteuer, öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Kokosnuss auf der Suche nach Atlantis. Die Seekarte. Kokosnuss, aufwachen! Verschlafen lugt Kokosnuss zur Höhle hinaus. Aufstehen? Jetzt? Es ist ja noch dunkel draußen. Wir wollen doch zum Angeln hinausfahren, sagt der große Drache Magnus. Stimmt ja. Angeln. Im Nu ist Kokosnuss hellwach. Er springt aus dem Bett, schnappt seine Tasche und folgt seinem Vater hinunter zur Drachenbucht. Noch bevor die Sonne aufgeht, sind die beiden zu den Fischgründen vor der Dracheninsel gerudert. Magnus wirft den Haken aus und macht es sich bequem. Kokosnuss schaut durch den Meeresgucker. Das ist eine Kiste mit einem Fenster darin. Damit kann man bis fast nach unten sehen. Der kleine Drache staunt. Ein Schwarm Fische zieht vorüber. Papa, hat einer angebissen? Nö, sagt der große Drache. Jetzt erkennt Kokosnuss die Angelschnur. Bis wohin geht die Schnur, Papa? Murmelt Magnus, bis ziemlich tief nach unten. Dort leben viele unbekannte Tiere, nicht? Jo, eine Menge. Brummt Magnus. Und versunkene Inselreiche gibt es dort, stimmt's? Also, kann schon sein, sagt Magnus und beobachtet die Schnur, die sich mit einem Mal auf und ab bewegt. Zum Beispiel das Inselreich Atlantis? Sagt Kokosnuss. Magnus kratzt sich am Kinn. Ist das nicht so eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Nein, Papa, sagt Kokosnuss und holt eine Seekarte hervor. Die habe ich bei Opa Jürgen in einer alten Kiste gefunden. Die Karte ist noch älter als Opa Jürgen und deshalb ist sie bestimmt echt. Siehst du, hier ist Atlantis eingezeichnet, wo das A ist. Murmelt Magnus. Plötzlich zieht etwas an der Angelschnur. Magnus versucht, die Schnur einzuholen. Doch so sehr sich der große Drache auch anstrengt, es gelingt ihm nicht. Das muss ein Riesenfisch sein, ruft Magnus. Das Boot schaukelt hin und her. Durch den Meeresgucker erkennt Kokosnuss etwas sehr Großes, das aus der Tiefe aufsteigt. Au, Backe, Was meinst du damit? Fragt Magnus. Da erhebt sich ein riesenhafter Drache aus dem Wasser. Kokosnuss atmet erleichtert aus. Es ist Amadeus, der Meeresdrache, ein guter Freund von Kokosnuss. Euer Angelhaken hat sich in meinem Haar verfangen. Das piekst ganz schön, brummt der Meeresdrache. Entschuldigung, sagt Magnus. Kokosnuss fliegt auf Amadeus Kopf, löst vorsichtig den Haken und fragt: Sag, Amadeus, weißt du, wo Atlantis liegt? Ist das nicht so eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Nein, nein, sagt Kokosnuss und zeigt auf die Karte. Murmelt Amadeus. Die Gegend kenne ich nicht. Da ist es ziemlich tief. Und so lange kann ich die Luft nicht anhalten. Seht ihr? Sagt Kokosnuss. Deshalb denken alle, dass es Atlantis gar nicht gibt. Es ist so tief versunken, dass es einfach ganz vergessen wurde. Ich weiß nicht, brummt Magnus. Tja, naja. Murmelt Amadeus. Kokosnuss stemmt die Arme in die Hüften. Ich werde es euch beweisen, sagt der kleine Drache entschlossen. Wie denn das? Fragen Magnus und Amadeus verblüfft. Ich werde Atlantis entdecken und dann werdet ihr riesen Glubschaugen kriegen. Mathilda macht mit. In der Drachenhöhle bereitet Kokosnuss alles vor. Die Schnorchelausrüstung, die Seekarte, den Kompass, das Fernrohr, Trinkwasser und eine Banane. Dann läuft er zu Mathilda. Das Stachelschwein ist seine beste Freundin. Mathilda, ruft Kokosnuss. Kommst du mit auf Entdeckerreise? Was gibt es denn zu entdecken? Atlantis, das versunkene Inselreich. Atlantis? Ist das nicht eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Ach, das denken alle. Aber sieh dir das mal an. Kokosnuss holt die Seekarte hervor. Mathilda staunt. Ui, aber wie willst du dorthin kommen? Ich gehe zu Trödelknödel. Vielleicht hat er ein U-Boot zu verkaufen. Bei dem gibt's doch bloß Krimskrams. Kommst du nun mit oder nicht? Na gut, sagt Mathilda und seufzt. Hier ist sowieso nichts los. Alle sind im Urlaub, selbst Oskar. Stell dir vor, er macht mit seinen Eltern eine Bootsfahrt. Sie wollen Fische fangen. Aber für alle Fälle haben sie ungefähr 50 gebratene Ochsen dabei. Der arme Oskar. Hoffentlich hat er genug Obst und Gemüse mitgenommen. Er ist doch Vegetarier. Kokosnuss und Mathilda machen sich auf den Weg zu Knödels Höhle. Knödel ist ein Rüsseldrache. Er handelt mit Trödel, den er unter dem Treibgut am Strand findet. Eigentlich heißt er Knut, aber alle nennen ihn Knödel, weil sein Bauch so rund ist wie ein Knödel. Knödel hält im Sonnenstuhl vor seiner Höhle ein Morgenschläfchen. Aufwachen, ruft Kokosnuss. Erschrocken reißt Knödel die Augen auf. Was ist los? Brennt es? Nein, wir wollen ein U-Boot kaufen. Mitten am Morgen? Euch fehlen wohl ein paar Schrauben in der Tüte. Nein, nein, wir wollen Atlantis entdecken und dafür brauchen wir ein U-Boot. Knödel legt die Stirn in Falten und sagt, Atlantis, so. Ja, habe davon gehört. Aber ist das nicht so eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Bestimmt nicht, antwortet der kleine Drache. Knödels Stirn ist immer noch faltig. Tja, da müsste ich mal gucken, aber Eigentlich ist gerade keine Arbeitszeit. Wann ist denn Arbeitszeit? Weiß nicht. Das spürt man. Und? Spürst du jetzt etwas? Fragt Mathilda. Knödel hält die Nase in die Luft und brummt. Nö. Aber weil ihr nun einmal hier seid, will ich eine Ausnahme machen. Knödels Trödelhöhle. Knödels Höhle ist mit lauter Regalen, Tischen, Schränken, Kommoden und anderen Möbelstücken vollgestellt. Von der Decke hängen zahllose Lampen und in den Regalfächern liegen Kisten, Bilder, Stoffe, Puppen, Bretter, Töpfe, Pfannen und allerlei mehr. Es riecht muffig und staubig und gemütlich, wie es eben inmitten von lauter Trödel riecht. Knödel zieht ein Ruderboot hervor. Seht mal, beste Qualität. Mathilda betrachtet die morschen Planken. Erstens, sagt das Stachelschwein, ist das kein U-Boot. Zweitens ist es löchrig und drittens geht es bestimmt unter. Kichert Knödel. Und dann wäre es ja ein U-Boot. Witzig, brummt Kokosnuss. Er möchte lieber ein richtiges U-Boot kaufen. Da entdeckt der kleine Drache ein seltsames Ding. Es ist flach und rund wie eine Scheibe. Und oben ragt eine Glaskuppel heraus. Was ist denn das? Das habe ich vor langer Zeit am Strand entdeckt. Es ist ein echtes Tufo. Ein was? Fragen Kokosnuss und Mathilda. Ein Tufo, wiederholt der Trödeldrache. Ein total unbekanntes Flugobjekt. Es kommt garantiert aus dem Weltall. Kokosnuss und Mathilda staunen. Wenn etwas aus dem Weltall kommt, murmelt der kleine Drache, dann ist es sicher wasserdicht. Und wir können es als U-Boot benutzen. Es kostet 20 Kokosnüsse. 20? Wiederholt Mathilda. Bei dir sind wohl ein paar Stacheln locker. Sagen wir 18. Mathilda verschränkt ihre Arme vor der Brust und brummt. Das kann nicht dein Ernst sein, für so eine alte Kiste 18 nagelneue Kokosnüsse zu verlangen. Aber es ist ein richtiges Tufo. Mathilda, flüstert Kokosnuss, 18 Kokosnüsse, das geht doch. Aber das kleine Stachelschwein bleibt hartnäckig und sagt, 10. Knödel schnappt nach Luft. 10? Ich habe wohl Rüben in den Ohren. 10 Kokosnüsse für dieses einmalige, einzigartige, unglaubliche, spektakuläre... Tufo, sagt Kokosnuss. Genau, Tufo. Niemals gebe ich das für 10 lumpige Kokosnüsse her. Mit diesen Worten verschränkt Knödel seinerseits die Arme vor der Brust und starrt beleidigt an die Höhlendecke. Mathilda aber sagt, na gut, 15. Knödel blinzelt erst zu Kokosnuss und dann zu Mathilda. Gebonkt, sagt der Rüsseldrache. Mathilda nickt zufrieden und fügt hinzu, aber nur, wenn eine Gebrauchsanweisung dabei ist. Knödel rollt mit den Augen und brummt. Gebrauchsanweisung, sonst noch was? Er schlurft zu einem alten Schreibtisch und kramt in einer Schublade herum. Nach einer Weile stutzt er, grinst und ruft. Da ist sie. Gebrauchsanweisung für Tufo Numero A. 1701. In 8 Sprachen. Ordnung ist das halbe Leben. Und während Kokosnuss und Mathilda die Kokosnüsse besorgen, trägt Knödel das Tufo hinunter in die Drachenbucht. Musik. Das Tufo. Wie eine große Untertasse liegt das Tufo am Strand. Mathilda liest die Gebrauchsanweisung. Ich verstehe nur Bahnhof, brummt das Stachelschwein. Und außerdem steht da gar nicht Tufo Numero A1701, sondern so ein komisches umgedrehtes Z. Kokosnuss betrachtet das Gefährt von allen Seiten. Plötzlich klatscht er in die Pfoten und ruft: Tufo, öffne dich! Mit einem leisen Zischen öffnet sich die Glaskuppel. Mathilda blickt verblüfft auf die Gebrauchsanweisung und sagt: Davon steht hier aber nichts drin. Kokosnuss zuckt mit den Schultern. Die Freunde steigen in die Kanzel. Der kleine Drache klatscht erneut und ruft: Tufo, schließe dich! Mit einem leisen Zischen schließt sich die Glaskuppel. Mathilda grinst, klatscht in die Pfoten und ruft: Tufo, losfliegen! Doch das Tufo bewegt sich nicht. Hopp, hopp, ruft Mathilda. Da hüpft das Tufo zweimal in die Höhe. Autsch, mein Po, schreit das Stachelschwein. Murmelt Kokosnuss und schaut sich die Schalter an. Auf jedem ist ein Symbol abgebildet. Eine Wolke, ein Fisch, ein Stern und ein Pantoffel. Kokosnuss drückt auf den Knopf mit der Wolke. Es ertönt ein summendes Geräusch und das Tufo hebt vom Boden ab. Der kleine Drache drückt den Steuerknüppel nach vorn. Leise surrend gleitet das Tufo durch die Luft. Juhu, ruft Mathilda, wir fliegen! Mit der Seekarte und dem Kompass bestimmen die beiden die Reiseroute. Eine ganze Weile schon überfliegen sie das unendliche Blau des Ozeans, als etwas Unerwartetes geschieht. Das Tufo beginnt zu scheppern und zu schaukeln wie ein Wackelkasper. Dann sinkt es im Steilflug abwärts. Was passiert denn jetzt? Ruft Mathilda. Kokosnuss versucht verzweifelt gegenzusteuern, doch das Tufo klatscht auf der Wasseroberfläche auf und gibt keinen Mucks mehr von sich. Die Freunde sind starr vor Schreck. Zum Glück gehen sie nicht unter. Da blinkt ein rotes Lämpchen und eine kleine Klappe neben dem Steuerknüppel öffnet sich. Vorsichtig schaut Kokosnuss in die Öffnung hinein. Ein dunkler Schacht? Plötzlich klappert die Klappe. Der kleine Drache erschrickt. Mathilda aber holt eine Kartoffel aus ihrer Tasche. Was willst du denn damit? Fragt Kokosnuss. Vielleicht hat es Hunger. Mathilda wirft die Kartoffel in die Öffnung. Ein kurzes Brummen ertönt und plötzlich fliegt die Kartoffel wieder heraus, genau auf Mathildas Nase. Autsch! Kichert Kokosnuss. Kartoffeln mag das Tufo schon mal nicht. Sehr lustig, brummt Mathilda. Warte, sagt Kokosnuss. Ich habe etwas anderes. Er wirft seine Banane in den Schacht hinein. Wieder ist das Brummen zu hören. Ein Zittern geht durch die Maschine und schwupps fliegt die Bananenschale heraus. Genau auf Kokosnuss' Nase. Kichert diesmal Mathilda. Bananen mag es, nur die Schale nicht. In diesem Moment schließt sich die Klappe und das Tufo setzt seinen Flug fort. Kokosnuss staunt. Ein Tufo, das Bananen isst. Sowas. Bis in den Nachmittag hinein fliegen sie über den Ozean, bis sie ihr Ziel erreichen. Kokosnuss drückt den Schalter mit dem Fisch. Mathilda hält den Atem an. Mit einem leisen Zischen gleitet das Tufo ins Meer hinein. Unter Wasser bewegt es sich beinahe ebenso schnell wie in der Luft. Auf in die Tiefsee, sagt Kokosnuss und steuert das Tufo steil abwärts. Die Tiefsee, ein Krake und ein Wal. Immer tiefer geht es hinunter, vorbei an Fischschwärmen und Korallenriffen, an Algenbänken und schroffem Gestein. Je tiefer sie tauchen, desto dunkler wird es, denn die Sonnenstrahlen reichen nicht bis ganz nach unten. Sieh mal, Kokosnuss, ruft Mathilda. Eine große, leuchtende Qualle zieht an ihnen vorbei. Bald erreichen sie die nachtschwarze Tiefsee. In der Kanzel wird es automatisch hell und an der Unterseite des Tufos schalten sich Scheinwerfer ein. Dort, das sind Tiefseeschlote, sagt Kokosnuss und zeigt auf merkwürdige steinerne Türme, aus denen schwarzer Rauch aufsteigt. Viele seltsame Geschöpfe begegnen ihnen hier. Grimmig dreinblickende Stachelfische, Riesenröhrenwürmer und Schlotkrabben. Von Atlantis aber ist keine Spur zu sehen. Als das Tufo über eine Unterwasserschlucht hinweggleitet, beginnt es wieder zu rumoren. Das rote Lämpchen blinkt und die Klappe öffnet sich. Oh nein, das Tufo hat schon wieder Hunger, sagt Mathilda. Auweia, ich habe keine Banane mehr, sagt Kokosnuss und zieht den Steuerknüppel mit aller Kraft nach oben. Doch das Tufo trudelt immer weiter abwärts. Au Backe, au Backe, ruft Mathilda. In diesem Moment erlöschen die Lichter. Nur eine schwache Notlampe leuchtet noch in der Kanzel und ein Zittern und Knacken geht durch das Tufo. Was war das? Fragt das Stachelschwein. Ich glaube, flüstert Kokosnuss mit angsterfüllter Stimme, der Wasserdruck hier unten ist zu hoch. Über uns ist so viel Wasser, dass es uns zusammendrücken könnte wie eine Konservenbüchse. Prima, dann sind wir platt wie Briefmarken. Mit vernehmlichem Ächzen kommt das Tufo auf dem Meeresgrund auf. Das Tufo hält, flüstert Kokosnuss. Aber, stottert Mathilda, wie kommen wir jetzt hier weg? Zum Schnorcheln ist es viel zu tief. Da erschrickt Kokosnuss. Hast du das gesehen? Jetzt sieht auch Mathilda den riesigen Kraken, der im Dunkeln an ihnen vorbeizieht. Oh je, ist der groß. Plötzlich packen ein paar mächtige Fangarme das Tufo und ziehen es fort. Ängstlich beobachten die Freunde, wie die Saugnäpfe des Kraken schmatzend über die Glaskuppel schlabbern. Mathilda hält den Atem an. Hoffentlich zerdrückt er uns nicht. Doch da lässt der Krake von ihnen ab. Das Tufo trudelt erneut auf den Grund. Was ist denn jetzt los? Fragt Mathilda. Ein riesiges Maul packt das Tufo und steigt mit ihm auf. Jetzt werden wir bestimmt von diesem Kraken zermalmt, flüstert Mathilda mit zitternder Stimme. Das ist kein Krakenmaul, murmelt Kokosnuss. Das sind Walfischzähne. Vorsichtig blickt der kleine Drache hinaus. Tatsächlich, ein riesiger weißer Pottwal. Das ist mein alter Freund Kasimir, ruft Kokosnuss erleichtert. Als der Wal die Wasseroberfläche erreicht, gibt er das Tufo frei. Kokosnuss klatscht in die Pfoten und die Glaskuppel öffnet sich. Kokosnuss, sagt der Wal, habe ich doch richtig gesehen. Kasimir, ruft der kleine Drache freudig. Das war Rettung im letzten Moment. Und für mich war es ein leckeres Abendessen. Mathilda traut ihren Ohren nicht. Hast du den Kraken etwa aufgegessen? Aber ja, Kraken sind mein Leibgericht. Das Stachelschwein schüttelt sich. Glibberige Krakenarme mit glitschigen Saugnäpfen. Bühh. Was macht ihr denn in der Tiefsee? Wir suchen Atlantis, antwortet Kokosnuss. Weißt du, wo es liegt? Atlantis? Fragt Kasimir. Ist das nicht so eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Aber nein, sagt Kokosnuss und holt die Seekarte hervor. Der Wal wirft einen Blick darauf. Hm, Der Karte nach seid ihr richtig. Ich kenne diese Gegend wie meine Flosse, aber Atlantis habe ich hier noch nicht gesehen. Enttäuscht lässt Kokosnuss die Schultern sinken. Da fällt Kasimir etwas ein. Ich bin einmal an versunkenen Ruinen vorbeigekommen. Ungefähr hier. Er zeigt auf die Seekarte. Versunkene Ruinen, ruft Kokosnuss. Das muss es sein. Dort müsst ihr aber aufpassen, sagt Kasimir. In den Ruinen lebt Muriel, die Muräne. Sie hat ein Riesenmaul mit spitzen Zähnen. Und wenn sie schlechte Laune hat, kann sie ziemlich unangenehm werden. Oh, sagt Mathilda leise. Plötzlich sieht Kokosnuss eine Bewegung am Horizont. Er holt sein Fernrohr hervor. Glück muss man haben, ruft der kleine Drache. Da ist Oskar. Ich fresse einen Besen, wenn er nicht Bananen dabei hat. Dann können wir das Tufo wieder starten. Das Boot der Fressdrachenfamilie kommt genau auf sie zu. Murmelt Kasimir. Dann braucht ihr mich sicher nicht mehr, oder? Mit einem mächtigen Flossenschlag taucht der Wal wieder hinab in die Tiefsee. Der ist aber schnell verschwunden, wundert sich Mathilda. Ich glaube, sagt Kokosnuss, er hat ein wenig Angst vor den Fressdrachen. Das Fressdrachenboot. Auf dem Boot liegen Oskars Eltern in der Sonne. Von den vielen Ochsenkeulen mit Honigkruste sind sie furchtbar müde geworden und eingeschlafen. Der kleine Oskar sitzt derweil am Steuer und blickt über das Meer. Was für ein langweiliger Ausflug. Plötzlich aber reibt er sich die Augen. Da hinten, sind das nicht Kokosnuss und Mathilda? Da hört er sie schon rufen. Oskar! Hierher! Oskar ist ganz aus dem Häuschen. Endlich ist etwas los. Er steuert geradewegs auf das Tufo zu. Was macht ihr denn hier? Ruft der kleine Fressdrache. Er freut sich riesig, seine Freunde wiederzusehen. Ist das ein U-Boot? Das ist ein Tufo, erklärt Kokosnuss. Es kann fliegen und tauchen, aber nur, wenn es Bananen bekommt. Oskars Augen leuchten. Ich habe welche dabei. Prima, sagt Kokosnuss. Willst du nicht bei uns mitmachen? In diesem Augenblick wachen Oskars Eltern auf. Sein Vater Herbert schaut über den Bootsrand. Mathilda versteckt sich schnell unter dem Steuerknüppel und Kokosnuss bekommt eine Gänsehaut. Bei Oskars Vater weiß man nämlich nie, ob er nicht plötzlich Hunger auf kleine Feuerdrachen oder Stachelschweine hat. Wow, brummt Herbert. Schicker Schlitten. Darf ich auch mal mitfahren? Herbert, sagt Oskars Mutter Adele. Du bist viel zu dick für das kleine Dings da. Ich bin überhaupt nicht dick, erwidert Herbert. Ich habe einen Ochsenbauch. Mama, darf ich zu Kokosnuss und Mathilda umsteigen? Fragt Oskar. Wo fahrt ihr überhaupt hin? Fragt Adele. Wir suchen Atlantis, antwortet Kokosnuss. Atlantis, murmelt Herbert. Ist das nicht so eine Geschichte, die sich jemand ausgedacht hat? Nein, nein, versichert Kokosnuss. Ich habe eine Karte. Darauf ist Atlantis eingezeichnet. Ach so, sagt Herbert. Wenn ihr heute Abend rechtzeitig auf die Dracheninsel zurückkommt, sagt Adele, darfst du mitfahren, Oskar? Das lässt Oskar sich nicht zweimal sagen. Flink holt er seinen Obstkorb und steigt zu Kokosnuss und Mathilda in das Tufo. Hier ist eine schöne krumme Banane, sagt der kleine Fressdrache. Kokosnuss schält die Banane und wirft sie in den Schacht. Im Inneren des Tufos ertönt ein wohliges Grummeln. Wollt ihr nicht einen Bratochsen mitnehmen für alle Fälle? Fragt Oskars Vater. Herr Herbert«, sagt Adele, »der ist auch zu dick für das Dingsbums. Das sieht man doch.« »Natürlich ist der Ochse dick, sonst wäre er ja kein Ochse«, brummt Herbert. »Tschüss«, ruft Oskar und winkt seinen Eltern zum Abschied zu. Die Moräne Muriel. Hier müsste es sein, sagt Kokosnuss und lenkt das Tufo ins Wasser hinein. Wow, wir tauchen, staunt Oskar. Kaum sind sie unter Wasser, traut Kokosnuss seinen Augen nicht. Vom Meeresgrund erheben sich steinerne Säulen und Ruinen. Einige sind vom Sand halb verschluckt, andere von Algen überwuchert. Atlantis! Wir haben es gefunden! Jubelt Kokosnuss. Plötzlich hält er inne. Vor einer großen Ruine sehen sie ein Schild. Muriel Mümmelmann, Muräne. Vielleicht kann die Muräne uns etwas über Atlantis erzählen, sagt Kokosnuss und legt seine Taucherflossen und den Schnorchel an. Du willst doch nicht etwa tauchen? Sagt Mathilda entgeistert. Die Muräne verschlingt dich mit Haut und Schnorchel. Ach, die tut schon nichts, entgegnet der kleine Drache und schlüpft durch die Taucherluke. Das ist mal wieder typisch, protestiert Mathilda. Gleich gerät er in Schwierigkeiten und wir müssen ihn rausholen. Ich tauche hinterher, sagt Oskar und gleitet durch die Luke ins Wasser. Auch das noch, brummt Mathilda, legt Flossen und Schnorchel an und folgt den beiden Drachenjungen. Vor der Ruine entdecken die Freunde eine kleine Glocke. Kokosnuss zieht an der Kordel. Bimmel, bimmel! Sie blicken in das Dunkel der Ruine und warten. Hoffentlich haben sie die Muräne nicht geweckt. Ein wenig mulmig wird ihnen jetzt doch. Da erscheint ein mächtiger, grimmig schauender Muränenkopf. Unwillkürlich weichen die drei zurück. Ängstlich blicken sie auf das große Maul mit den spitzen Zähnen. Au, Backe, denkt Kokosnuss. Hoffentlich hat sie keine schlechte Laune. Vielleicht war es doch keine gute Idee. Hier unten kann ich nicht einmal Feuer speien. Die riesige Muräne schießt heraus und schlängelt um die drei kleinen Taucher herum. Die Freunde kriegen einen Riesenschreck. Die Muräne spricht mit tiefer Stimme. Was wollt ihr hier, ihr Fremdgetier? Wir, blub, blub, sprudelt es aus Kokosnuss heraus und er merkt, dass unter Wasser zu sprechen gar nicht so einfach ist. Blub, suchen Atlantis. Atlantis? Ist das nicht erdacht und ganz aus Fantasie gemacht? Blub, blub, aber diese Ruinen? Dies war eine Römerstadt, die das Meer verschlungen hat. Römer? Kokosnuss ist enttäuscht. Er hatte so sehr gehofft, endlich Atlantis gefunden zu haben. Blub, blub, darf ich kurz Luft holen? Fragt er die Muräne. Luft braucht er, dass ich nicht lache. So bist du gar kein Wasserdrache. Nein, blub, blub, sagt Kokosnuss und taucht nach oben. Mathilda und Oskar tun es ihm gleich, denn auch ihnen geht die Puste aus. Oben atmen die drei tief durch. Und was machen wir jetzt? Fragt Mathilda. Vielleicht weiß Muriel doch etwas über Atlantis, sagt Kokosnuss. Ich frage sie noch einmal. Schwupps ist Kokosnuss hinabgetaucht und fragt, wo könnte Atlantis denn sonst noch liegen? Die Muräne Muriel überlegt. Einst erzählte mir bei Tisch ein weitgereister alter Fisch, er sei auf eine Stadt getroffen, die sei im Meere abgesoffen und läg nun da wie ein toter Wal, schwarz und rostig und ganz kahl. Das muss es sein, ruft Kokosnuss begeistert. Weißt du, blub, wo das war? Wenn ich mich jetzt recht entsinn, war das wohl im Nordmeer drin. Bist du dort, dann rechte Hand, dort liegt sie im Tiefseesand. Danke, Muriel. Vielen Dank, sagt Kokosnuss und taucht zum Tufo zurück. Auch Mathilda und Oskar bedanken sich und folgen dem kleinen Feuerdrachen. Die Muräne blickt ihnen nach, schüttelt den Kopf und kehrt in ihre Ruinenhöhle zurück. Als die drei Abenteurer wieder ihre Plätze im Tufo eingenommen haben, verkündet Kokosnuss voller Tatendrang: Auf zum Nordmeer! Die Stadt im Nordmeer. Schnell wie der Wind zischt das Tufo in Richtung Nordmeer. Oskar legt ein paar Bananen nach und schon bald sehen sie die ersten Eisberge. Kokosnuss lenkt das Tufo hinab auf den Meeresgrund. Lange suchen die Freunde in der Tiefe. Als sie schon aufgeben wollen, ruft Oskar plötzlich: Seht mal! Vor ihnen ragt ein riesiges Schiffswrack aus dem sandigen Boden. Es hat mehrere Decks mit unzähligen Räumen, Fenstern und Türen, Treppen und Gängen. Das ist ein untergegangener Dampfer, sagt Mathilda. Kokosnuss lässt die Schultern sinken. Der kleine Drache ist furchtbar enttäuscht. Verdrossen sagt er: Ich glaube, Atlantis gibt es überhaupt nicht. Habt ihr überall gesucht? Fragt Oskar. Im ganzen Ozean, brummt Kokosnuss. Aber es gibt doch mehrere Ozeane. Also mir reicht einer, sagt Mathilda. Ein einziger Ozean ist so groß, da weiß man am Ende gar nicht mehr, wo der Anfang war. Und was machen wir jetzt? Fragt Oskar. Kokosnuss ist ratlos und traurig. So sehr hatte er sich darauf gefreut, das geheimnisvolle Atlantis zu entdecken. Ach, lasst uns nach Hause fliegen, sagt der kleine Drache verdrossen. Er steuert das Tufo an die Wasseroberfläche. Dichte, graue Wolken bedecken den Himmel. Wie ungemütlich, sagt Mathilda. Kokosnuss holt den Kompass hervor. Nanu? Die Kompassnadel bewegt sich nicht mehr. Er schüttelt kräftig, doch die Nadel bleibt starr. Wir haben ein Problem, murmelt der kleine Drache. Willst du damit sagen, dass wir nicht mehr nach Hause finden? Fragt Mathilda. Vielleicht ist der Nordpol zu nah, sagt Oskar. Ich habe mal gehört, dass ein Kompass dort nicht funktioniert. Kokosnuss blickt in den grauen Himmel. Nach der Sonne können wir uns nicht richten. Die ist nicht zu sehen. Er klatscht in die Pfoten. Mit einem leisen Zischen öffnet sich die Glaskuppel. Die Freunde schauen sich um. In der Ferne ragen dunkel ein paar Eisberge aus dem Meer. Doch sonst sehen sie nur Wasser und Wolken bis zum Horizont. Au, Backe, flüstert Mathilda. Haben wir noch zu essen und zu trinken? Fragt Kokosnuss. Vier Bananen und Trinkwasser, zählt Oskar auf. In diesem Moment öffnet sich die Klappe. Kokosnuss seufzt. Das Tufo hat Hunger. Ich auch, sagt Oskar. Und ich erst, sagt Mathilda. So werden die letzten Bananen aufgeteilt. Eine für Mathilda, eine für Oskar, eine für Kokosnuss und eine für das Tufo. Bald wird es dunkel und ein eisiger Wind kommt auf. Mathilda fröstelt. Brrr, mir ist kalt. Kokosnuss schließt die Glaskuppel. Im Tufo wird es schnell wohlig warm. Hm, murmelt Kokosnuss. Ob ich mal den Knopf mit dem Pantoffel drücke? Was bedeutet der denn? Fragt Oskar. Wahrscheinlich schlafen gehen oder zurück nach Hause. Bloß nicht, sagt Mathilda. Dann fliegt es ins Weltall. Oder es fliegt zur Dracheninsel zurück, sagt Kokosnuss. Vielleicht ist die Dracheninsel ja sein Zuhause. Ich bin für Pantoffel, meldet sich Oskar. Das wird bestimmt lustig. Mathilda überlegt. Sie blickt auf die graue See und den grauen Himmel und seufzt. Also gut, einverstanden. Kokosnuss atmet tief durch und drückt auf den Pantoffelknopf. Atlantis. Das Tufo zischt raketenschnell in den Himmel. Schon durchstoßen sie die Wolkendecke. Darüber liegt ein blauer Himmel in gleißendem Sonnenschein. Ui, wie schön, staunt Kokosnuss. Wenn ich das zu Hause erzähle, murmelt Oskar. Auweia, flüstert Mathilda. Gleich kommt das Weltall. Doch gerade als sie die ersten Sterne funkeln sehen, saust das Tufo in einem Bogen wieder zur Erde zurück. Was ist denn jetzt los? Ruft Mathilda. Kichert Oskar. Schöner als Achterbahn fahren. Seht mal da unten, ruft Kokosnuss. Unter ihnen ragt ein mächtiger Vulkan aus dem Meer. Seinem Krater entsteigen riesige Aschewolken. Mathilda blickt auf die Seekarte und sagt, auf der Karte ist ein Vulkan eingezeichnet und daneben steht ein umgedrehtes Z, genau wie in dieser komischen Gebrauchsanweisung. Das Tufo taucht ins Meer hinein und gleitet am Vulkanhang hinab. Die Freunde reiben sich die Augen. Nur wenig unterhalb der Wasseroberfläche erheben sich unzählige Türme und Kuppeln, hohe und niedrige, runde und spitze, pilzförmige und sternförmige, eckige und runde. Eine riesige Unterwasserstadt. Viele Gebäude sind eingestürzt. Einige haben tiefe Risse, andere sind nur noch Ruinen. Das untergegangene Reich, flüstert Kokosnuss. Das Tufo hat uns nach Atlantis geführt. Dies ist sein Zuhause, sagt Mathilda verblüfft. Und das umgedrehte Z bedeutet vielleicht A, wie Atlantis. Cool, murmelt Oskar. Geheimschrift. Das Tufo setzt inmitten der Ruinen auf und schaltet sich aus. Die Freunde blicken sich um. Und was nun? Fragt Mathilda. Kokosnuss setzt seine Taucherbrille auf und sagt, wir gucken uns Atlantis an. Es ist nicht so tief, wir können tauchen. Plötzlich erzittert der Meeresboden und das Tufo wird hin und her geschüttelt. Erschrocken halten sich die Freunde fest. Dann ist es wieder ruhig. Was war das? Fragt Mathilda in die Stille hinein. Das war ein Seebeben, sagt der kleine Drache. Das kommt von dem Vulkan. Könnte das gefährlich werden? Fragt Mathilda. Da bohrt sich genau vor ihnen ein spitzes Turmstück in den Meeresboden. Ups, murmelt Oskar. Vielleicht sollten wir lieber verschwinden. Ich meine, wir haben Atlantis ja jetzt entdeckt. Ganz deiner Meinung, sagt Mathilda. Wartet, sagt Kokosnuss. Ich muss nur kurz hinaus und etwas holen, das ich vorhin gesehen habe. Noch ehe die anderen protestieren können, hat sich der kleine Feuerdrache die Flossen übergestülpt und ist durch die Luke hinabgetaucht. Was macht er denn jetzt? Ruft Mathilda aufgeregt. Lavabrocken zischen durch das Wasser. Manche glühen sogar noch. Ach du grüne Neune. Kokosnuss taucht zwischen den Ruinen hindurch. Vorhin hat er etwas gesehen, das er unbedingt mitnehmen möchte. Wo war das noch? Ah, dort ist es ja. Am Rande der Ruinen steckt eine versteinerte Tafel im Sand. Darauf stehen seltsame Schriftzeichen. Flink zieht Kokosnuss die Tafel heraus und macht sich auf den Rückweg. Plötzlich bebt wieder die Erde und neben ihm stürzt eine Säule um. Noch ehe der kleine Drache ausweichen kann, ist seine Pfote unter der Säule eingeklemmt. Autsch! Blub! Schreit er. Da wird die Säule angehoben. Oskar, er ist Kokosnuss gefolgt. Ein Glück. Jetzt aber schnell zurück zum Tofu, bevor alles einstürzt. Als die beiden Drachenjungen wieder in der Kanzel sind, versucht Mathilda, das Tofu zu starten. Doch es bewegt sich nicht von der Stelle. Was hat es? Fragt Kokosnuss. Keine Ahnung, brummt Mathilda. Hunger kann es ja wohl nicht haben. Wieder schüttelt sie ein Seebeben durch. Erschrocken halten sich die Freunde fest. Tofu, liebes Tofu, ruft Kokosnuss. Bitte bring uns zur Dracheninsel zurück. Das Tofu aber bleibt stumm. Du bekommst jeden Tag 2 Bananen, ruft Mathilda. 3, sagt Kokosnuss. 100, ruft Oskar. 100 Bananen, wiederholt Mathilda. Davon bekommt es ja Verstopfung. Das Tofu regt sich immer noch nicht. Kokosnuss blickt hinaus. Immer mehr Lavabrocken zischen durch das Wasser und immer mehr Ruinen brechen zusammen. Ob Atlantis nun endgültig untergeht? Oh weh, wenn sie hier bleiben, werden sie jämmerlich ertrinken oder in der glühenden Lava umkommen. Haben wir nicht noch irgendetwas zu essen außer Kartoffeln? Fragt Kokosnuss verzweifelt. Da räuspert sich Oskar. Ich habe noch einen Apfelkrapfen, aber der ist eigentlich mein Nachtisch. Apfelkrapfen. Das ist ungefähr das Leckerste, was man sich vorstellen kann. In diesem Augenblick öffnet sich die Klappe. Oskar wirft seinen Krapfen in die Öffnung. Die Klappe schließt sich, das Tofu schüttelt sich und die Lämpchen auf der Tragfläche blinken. Es mag Apfelkrapfen, war ja klar, brummt Mathilda. Sie öffnet die Klappe und ruft hinein: Wenn du uns zur Dracheninsel bringst, dann kriegst du jeden Tag frische Apfelkrapfen mit Bananen. Da springt der Motor an. Gut gemacht, Mathilda, sagt Kokosnuss, setzt sich ans Steuer und lenkt das Tofu geschickt um die einstürzenden Ruinen herum. Mit Schwung rauschen sie aus dem Meer und lassen den brodelnden Vulkan hinter sich. Kurs Richtung Dracheninsel, ruft Kokosnuss. Kurs Richtung Dracheninsel, rufen Mathilda und Oskar. Ob das Tofu den Rückweg zur Dracheninsel findet? Ein Feuer in der Drachenbucht. Als auf der Dracheninsel die Dunkelheit hereinbricht, entzünden die großen Drachen ein Lagerfeuer am Strand. Wo sie nur bleiben, fragt Adele unruhig. Und sie haben wirklich gesagt, dass sie heute Abend zurück sind? Fragt Magnus. Ja, das haben sie gesagt, versichert Herbert. Mette schaut besorgt in den Sternenhimmel. Aber in der Nacht werden sie den Weg doch nicht finden. Die schaffen das schon, sagt Knödel und stopft sich ein Pfeifchen. Magnus kneift die Augen zusammen. Dieser eine Stern dort, der bewegt sich doch. Das sind sie, ruft Magnus. Jetzt erkennen die Drachen das Tofu, das sich schnell der Drachenbucht nähert. Allen fällt ein Stein vom Herzen. Kaum ist das Tofu auf dem Strand gelandet, öffnet sich die Glaskuppel und Kokosnuss springt heraus. Wir haben Atlantis entdeckt, ruft der kleine Drache. Die großen Drachen hören wohl nicht recht. Atlantis entdeckt? Sie schütteln die Köpfe und rümpfen die Nasen. Doch dann lauschen sie, was die drei Abenteurer am Lagerfeuer erzählen. Von dem Kraken in der Tiefsee, von Kasimir, dem Pottwal, von Muriel, der Muräne, von dem versunkenen Dampfer im Nordmeer und von Atlantis und dem lavaspeienden Vulkan. Am Ende hält Kokosnuss stolz die Tafel in die Höhe, die er aus Atlantis mitgebracht hat. Neugierig kommen die Drachen näher. Das kann man ja gar nicht lesen, brummt Magnus enttäuscht. Das könnte atlantische Schrift sein, sagt Kokosnuss. Da meldet sich Knödel. Lasst mich einmal sehen. Der Trödeldrache setzt seine Lesebrille auf und betrachtet die fremdartigen Schriftzeichen. Genau. Das ist atlantisch, eine untergegangene Sprache. Hier steht Inselreich Atlantis, Partnerreich von Remi-Demi, Mars 3 Grad, 2 rechts, 2 links. Dann kommen die Atlantis-Bewohner aus dem Weltall, sagt Kokosnuss. Und eines Tages ist ihre Insel untergegangen, sagt Mathilda. Wegen des Vulkans, fügt Oskar hinzu. Und die Bewohner? Fragt Magnus. Kokosnuss blickt zu den Sternen hinauf. Vielleicht leben sie jetzt auf dem Mars. Nachdenklich betrachten die großen Drachen den Nachthimmel. Mette runzelt die Stirn. Nun ja, schon möglich. Aber jetzt habt ihr erst einmal genug Abenteuer erlebt. Morgen beginnt die Schule. Ganz richtig, sagt Adele. Genau, sagen Magnus und Herbert. Korrekt, sagt Knödel und gähnt. Ich muss morgen auch wieder arbeiten. Gute Nacht allerseits. Mit diesen Worten stapft der Trödeldrache zu seiner Höhle. Auch die anderen Drachen machen sich auf den Nachhauseweg. Kokosnuss, Mathilda und Oskar aber bleiben noch eine Weile im Sand der Drachenbucht sitzen und schauen zu den Sternen hinauf. Ob man den Mars mit bloßem Auge sehen kann? Plötzlich hören sie das Tufo grummeln. Oh, sagt Kokosnuss, wir haben ihm doch etwas versprochen. Ich weiß, wo es die besten Bananen gibt, sagt Mathilda. Und ich besorge eine Riesentüte voll Apfelkrapfen, sagt Oskar. Da wippt das Tufo hin und her und seine Lämpchen leuchten fröhlich rundherum. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.